Hallo Hatti, hier ist der Christian, der Omo-Man. Serien. Ja, ganz schwierig. Vielleicht hattest du das schon gesehen oder nicht, aber die Serie Arrow, also Pfeil, Arrow mit Doppel-R. Das ist das, was gerade bei uns aktuell zum Sehen ist. Da wir auch mit dem Bogenschießen angefangen haben. Kurzes Self-Plugging, die letzte Umwomukum-Folge geht auch um Bogenschießen. Und deswegen sind wir bei Netflix bei Arrow gelandet. Ein Typ, der 5 Jahre auf einer Insel ausgesetzt war. Es kommt erst nach und nach raus, was ihm da alles widerfahren ist. Auf jeden Fall hat er dort extrem gut Bogenschießen gelernt. Kommt dann wieder zurück in die richtige Welt. Das ist sowas wie Dallas Denver Clan, so wie früher. Also sehr reiche Leute. Er ist auch ein extrem reicher Typ. Und er rennt aber nachts herum mit grüner Kutte, grüner Kapuze und einem fantastischen Bogen und rächt also besonders böse Leute. Soweit ich es richtig sehe, bringt er sie auch nicht um, aber er bringt sie dazu, ihre bösen Machenschaften zu büßen. Und mit dem Bogen, da macht er eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Ja, wenn du es noch nicht kennst, guck mal rein. Arrow. Ja, viel Spaß dabei. Ciao, der Christian.